ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 100 mit Matteo Mancuso, Robert Ward and the Ohio Untouchables, Lonnie Mack, Hot Tuna, Victoria Spivey, Lonnie Johnson, Roy Clark, Artie Shaw, Lee Konitz und Lenny Tristano, Buddy DeFranco, David Torn mit Elliot Sharp und Vernon Reed, The Ohio Players, Jackie Davis, Jimmy Smith und Tim Thompson. Thank you. US-amerikanische Fingerstyle- und Fingerpicking-Gitarrist Tim Thompson nahm im Jahre 2018 ein Album mit Beatles-Liedern auf, aber zur Abwechslung mal nicht auf der Gitarre, sondern das Solo-Instrument war damals die Ukulele. Das Album hieß Across the Universe und beinhaltet doch die eher sehr bekannten Lieder der Fab Four. Ich habe mal Penny Lane, ein Stück, das Tonartenwechsel beinhaltet, was heute in der Popmusik nur noch selten vorkommt oder seltener vorkommt als noch in den 60er Jahren, ausgesucht. Während es für die akustische Western-Gitarre nicht so ungewöhnlich ist, dass man sie mit den Fingern der Greifhand greift, die klassischen Gitarristen greifen grundsätzlich mit den Fingern, wird die E-Gitarre und besonders natürlich die E-Gitarre im Rock oder Jazz mit dem Plektron gespielt. Der italienische Jazz- und Fusion-Gitarrist Matteo Mancuso, Jahrgang 1996 und in Palermo, Sizilien geboren, ist da eine Ausnahme. Man glaubt das kaum, dass hier nicht mit dem Plektron gespielt wurde. So flüssig geht das von der Hand, also auch nicht mal ein Daumenpick. Matteo Mancuso mit Blues for John von 2023. Für die nächsten beiden Aufnahmen begeben wir uns in die erste Hälfte der 60er Jahre. Wir hören zwei US-amerikanische Gitarristen, die ihr Instrument über einen Verstärker der Firma Magnatone spielten. Robert Ward und Lonnie Mack. Der Erstgenannte war Sänger und Gitarrist der Ohio Untouchables, aus denen dann ein paar Jahre später die Ohio Players wurden. Die werden wir dann auch noch etwas später in dieser Sendung hören. Der weiße Gitarrist Lonnie Mack war 3 Jahre jünger als Robert Ward und wurde 1941 in der Nähe von Cincinnati, Ohio geboren. Das Besondere an den Magnatone-Verstärkern, die von 1957 bis in die 70er Jahre gebaut wurden, war ein spezielles Tremolo. Neil Young benutzte für Live-Auftritte auch noch häufig diese Verstärker, sogar noch im 21. Jahrhundert. Robert Ward and the Untouchables, Let's Kiss and Make Up, Lonnie Mack, Wham! Aus dem Jahr 1963. All the time we miss. den frühen 60ern geht es in die frühen 70er Jahre. 1969 gründeten Jack Cassidy, Bassist, und Gitarrist Jorma Kaukonen, Ex-Mitglieder der psychedelic Rock Band Jefferson Airplane aus San Francisco, die Band Hot Tuna. 1972 spielte Hot Tuna den Water Song ein. Danach drehe ich einfach die Zahlen um. Statt 1972 ist das Jahr 1927 angesagt. Sängerin Victoria Spivey, die sich am Piano begleitete, spielte den Dopehead Blues ein. An der Gitarre Lonnie Johnson, den wir dann danach mit Swinging the Blues aus dem Jahre 1966 hören werden. Thank you. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dough. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dough. Catch a cow like a cowboy and throw a bull without a rope. Doggone, I got more money than Henry Ford or John D. ever had. Doggone, got more money than Henry Ford or John D. ever had. I bit a dog last Monday, and 40 doggone dogs went mad. Feels like a fighting rooster, feeling better than I ever felt. Thank you. Wir bewegen uns von der Gitarre als Hauptinstrument weg. Das war übrigens der Gitarrist Roy Clark mit Dented Fender von 1963 und hin zum Jazz und den Holzblasinstrumenten Klarinette bzw. Altsaxophon. Sad Sack von 1945, Artie Shaw and the Gramercy Five, unter anderem mit Barney Kessel an der Gitarre, Roy Eldridge an der Trompete und Dodo Mama Rosa am Piano. Der zweite Titel heißt Wow, ist von 1949, Pianist Lenny Tristano und Altsaxophonist Lee Konitz erhalten Unterstützung durch Billy Bauer an der Gitarre, Harold Granowski an den Drums und Arnold Fischgen am Bass. Buddy DeFranco, einer der wenigen Bebop-Klarinettisten, spielte den Titel Cairo Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre ein. Thank you. im Jahr 2023 brachte der Rolling Stone, also die Zeitschrift, die ich so gut wie nie gelesen hatte, eine Liste der 250 wichtigsten Gitarristen heraus. Angenehm zu erfahren, dass James Blood Ulmer, der in dieser Liste sogar auf einem der unteren Ränge vertreten war, nichts von solchen Listen hält. Übrigens erwähnte James Blood Ulmer, dass Johnny Hooker einer seiner Lieblingsgitarristen geworden ist und das, obwohl dieser sehr weit von Virtuosität entfernt ist, aber darauf kommt es laut Ulmer auch nicht so an. Aber Ulmer führte auch David Thorn an, ein E-Gitarrist, der eher ein Soundtüftler ist. Wir hören David Thorn gleich in einem Auftritt von 1998 zusammen mit den Gitarristen Elliot Sharp und Vernon Reed. Xenomorph. Yeah. Wie bereits angekündigt, kommen jetzt die Ohio Players in Framats musikalisches Fundbüro. Pleasure aus dem Jahre 1972. Organist Jackie Davis war zwar nur 5 oder 8 Jahre älter als der 1925 oder 28 geborene Jimmy Smith, aber trotzdem wird er der Pre-Jimmy Smith-Ära zugeordnet. Zum Teil war er noch nicht die B3 Hammond-Orgel benutzte, sondern noch das einfachere B-Modell. Beide Organisten starteten ihre Karriere übrigens in Philadelphia. Ich habe One for My Baby von Jackie Davis ausgesucht mit dem Schlagzeuger Earl Palmer aus New Orleans, der unter anderem in der Dave Bartholomew Band spielte und mit dem Rock'n'Roller Eddie Cochran aufnahm, Barney Kessel mal wieder an der Gitarre und dem Ex-Bassisten des Nat King Cole Trios Joe Comfort. Wenn ich von Jimmy Smith spreche, spiele ich ihn auch sofort. I Got a Woman aus dem Jahre 1959, ursprünglich von Ray Charles, wurde durch Smith ein Orgelklassiker. Jimmy McGriff hatte mit seiner Version 1962 auf Sue Records eine Art von Hit und Jack McDuff nahm das Teil auch auf. Mein Name ist Frank Matthias. Viel Spaß, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Thank you. Thank you.